Lektion 5. 5a. 5a. Послушайте диалог при приеме на работу. Guten Tag, Frau Keller. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. In Ihrem Lebenslauf steht, dass Sie 2 Jahre lang in Paris gearbeitet haben. Ja, im Hotel du Nord. Ich habe dort hauptsächlich Kongresse organisiert. Warum haben Sie diese Position verlassen? Ich bekam ein Angebot von einem deutschen Konzertveranstalter. Darf ich fragen, warum Sie wieder in ein Hotel möchten? Längerfristig sehe ich meine Karriere in der Hotelbranche. Wir suchen einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für die Personalleitung. Das ist genau die Position, die ich suche. Gut. Sobald ich eine engere Auswahl getroffen habe, gebe ich Ihnen Bescheid. Ich bedanke mich, Herr Berger. Nichts zu danken. Auf Wiedersehen. Hören Sie zu und wiederholen Sie. Здравствуйте, госпожа Келлер. Guten Tag, Frau Keller. Садитесь, пожалуйста. Nehmen Sie bitte Platz. Спасибо. Danke. В вашем резюме сказано, что вы 2 года работали в Париже. In Ihrem Lebenslauf steht, dass Sie 2 Jahre lang in Paris gearbeitet haben. Да, в отель «Дю Нор». Ja, im Hotel du Nord. В основном я там занималась организацией встреч. Ich habe dort hauptsächlich Kongresse organisiert. Почему вы оставили эту должность? Warum haben Sie diese Position verlassen? Я получила предложение от немецкой компании, организующей концерты. Ich bekam ein Angebot von einem deutschen Konzertveranstalter. Могу я спросить, почему теперь вы хотите вернуться в гостиницу? Darf ich fragen, warum Sie wieder in ein Hotel möchten? На долгий срок я планирую свою карьеру в гостиничном бизнесе. Längerfristig sehe ich meine Karriere in der Hotelbranche. Нам нужен сотрудник или сотрудница для управления персоналом. Wir suchen einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für die Personalleitung. Это именно та должность, которую я ищу. Das ist genau die Position, die ich suche. Хорошо. Gut. Как только я намечу более узкий круг кандидатов, я вам сообщу. Sobald ich eine engere Auswahl getroffen habe, gebe ich Ihnen Bescheid. Благодарю вас, господин Бергер. Ich bedanke mich, Herr Berger. Не за что. Nichts zu danken. До свидания. Auf Wiedersehen.